Kundgabe 3561. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.09.1945. Glaube an das Erlösungswerk. Durch meinen Tod am Kreuze ist die Menschheit erlöst worden vom ewigen Tode. Alle Menschen können selig werden. Sie können leben in Ewigkeit, so sie mein Gnadengeschenk annehmen, so sie sich zu mir und meinem Erlösungswerk bekennen, solange sie auf Erden weilen. Und alle Menschen könnten daher über einen starken Willen verfügen, sich selbst frei zu machen von meinem Gegner. Denn dieser verstärkte Wille ist mein Geschenk. Ihn habe ich erworben durch mein Blut und kann ihn nun vermitteln allen, die mich darum angehen, die an mich glauben und mir ihre Willensschwäche darstellen mit der Bitte um meine Hilfe und Gnade. Ich biete den Menschen ein Geschenk von unschätzbarem Wert, dessen Annahme ihnen das ewige Leben sichert, ein Freiwerden von einer Macht, die sie aller Glückseligkeit beraubt. Ich biete ihnen ein Geschenk, das ihre Kraftlosigkeit behebt, das sie fähig macht, auf Erden schon einen Reifegrad zu erreichen, der ihnen das Eingehen in das Lichtreich gestattet. Und achtlos gehen die Menschen an diesem Geschenk vorüber. Sie erkennen mich nicht an, glauben nicht an meine Erlösung aus den Banden des Todes und verharren darum in einem Zustand des geschwächten Willens, der ihnen jede Aufwärtsentwicklung unmöglich macht. Die Menschen sind blind im Geist und wollen nicht, dass sie sehend werden. Die Not der Seelen ist groß, denn ihre Willensschwäche treibt sie dem Abgrund zu. Meine rettende Hand ergreifen sie nicht. Mein Licht scheuen sie, das ihren Geisteszustand erhellen und sie die Gefahr erkennen lassen würde, in der sie schweben. In keiner Weise ist ihnen zu helfen, solange sie mich selbst ablehnen, solange sie ohne Glauben sind an mich und mein Erlösungswerk. Die Bedeutung des Erlösungswerkes ist ihnen nicht fassbar zu machen. Denn auch ihre Erkenntniskraft ist geschwächt durch den Einfluss meines Gegners. Und so bleibt ein Gnadenschatz völlig brachliegen, der ungeahnten Segen bringen könnte, so er nur gehoben würde. Und unzählige Seelen gehen unerlöst in das jenseitige Reich ein und müssen dort um ihre Erlösung ringen unter entsetzlichen Qualen, in einem Zustand völliger Kraftlosigkeit und Finsternis. Für diese ist mein Blut umsonst geflossen. Sie halten sich fern von meinem Kreuz und erkennen nicht meine große Liebe, die ihrer Seelennot gilt. Für sie ist Jesus Christus nur ein Mensch, dem nachzufolgen ihnen nicht begehrenswert erscheint. Und da sie mich nicht anerkennen als Erlöser der Welt, der durch die Liebe völlig eins geworden war als Mensch, mit der ewigen Liebe, die sich darum in der Außenform eines Menschen barg, um diesen zu Hilfe zu kommen, kann meine Hilfe an ihnen nicht zur Auswirkung kommen. Und also bleiben sie weiter in der Gewalt dessen, der ihren Willen gefangen hält, weil sie selbst ihm hörig sind und sie nicht zu dem Stärkeren flüchten, der sie aus jener Gewalt befreien kann. Sie können nicht erlöst werden, weil sie sich selbst nicht erlösen lassen wollen, weil sie die Gnaden des Erlösungswerkes nicht in Anspruch nehmen. Den geschwächten Willen stärke ich wohl, aber den freien Willen des Menschen zwinge ich nicht. Und so bereiten sie sich selbst ihr Los auf Erden und auch in der Ewigkeit. Denn ohne den Glauben an mich und mein Erlösungswerk kann niemand selig werden. Amen.